Erster ein Lied von David. Er ist in einer Höhle. Er betet. Zweiter, ich rufe laut zu Gott. Ich bitte Gott um Hilfe. Dritter, ich erzähle Gott meine Sorgen. Ich zeige ihm meine Not. Vierter, ich habe keine Kraft mehr. Du kennst meinen Weg. Feinde stellen mir eine Falle. Fünfter, ich sehe mich um. Niemand hilft mir. Keiner sorgt sich um mich. Sechster, ich rufe zu dir, Gott. Du bist mein Schutz. Du bist alles für mich. Siebter, höre mein Gebet. Ich bin sehr schwach. Rette mich vor meinen Feinden. Achter, befreie mich aus meiner Not. Dann danke ich dir. Gute Menschen kommen zu mir.